In einer Welt, in der das Osterfest oft in Schokoladenhasen und Eiern untergeht, ist es wichtig, sich an die wahre Bedeutung dieses heiligen Ereignisses zu erinnern. Ostern geht nicht um kommerzielle Traditionen, sondern um die Auferstehung Jesu Christi, die den Sieg über Sünde und Tod symbolisiert und der gesamten Menschheit Hoffnung und Erlösung schenkt. Die Auferstehung Christi ist das Fundament des christlichen Glaubens. Ohne sie wäre unser Glaube sinnlos, wie der Apostel Paulus in 1. Korinther 15,14 sagt. Durch die Auferstehung haben wir die Gewissheit des ewigen Lebens und der ständigen Gegenwart Gottes in unserem Leben. Das wahre Osterfest lädt uns ein, über die opferbereite Liebe Jesu nachzudenken, der sein Leben hingab, um uns zu retten. Es ist ein Aufruf zur geistlichen Erneuerung, zur Wandlung unserer Herzen und zu einem Leben im Einklang mit den Lehren Christi. Wenn wir Ostern feiern, sollten wir uns daran erinnern, dass es eine Gelegenheit ist, unseren Glauben zu erneuern, unsere Hoffnung zu stärken und unser Bekenntnis zu den Werten des Reiches Gottes zu bekräftigen. Es ist ein Moment der Freude und der Dankbarkeit über den Sieg Christi, über den Tod und über das Versprechen eines neuen Lebens in Gemeinschaft mit ihm. Die Auferstehung Jesu Christi ist der Eckstein unseres Glaubens, das Fundament, auf dem jede Hoffnung ruht. Ohne sie wäre das Christentum nur eine weitere Philosophie unter vielen, ohne Kraft, Leben zu verändern. Doch mit ihr wissen wir, dass der Tod besiegt wurde und uns das ewige Leben geschenkt ist. Wie Paulus in 1. Korinther 15,17 schreibt, wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in euren Sünden. Die Auferstehung ist der Beweis, dass Gott das Opfer Jesu angenommen hat und uns Vergebung und Versöhnung geschenkt wurden. Die Jünger, die zuvor ängstlich und mutlos waren, wurden zu mutigen Zeugen, nachdem sie dem auferstandenen Christus begegnet waren. Ihre Verwandlung ist ein kraftvoller Beweis für die Wirkung der Auferstehung. Sie hatten nicht nur davon gehört, sie haben ihn gesehen, berührt und mit dem lebendigen Herrn gesprochen. Diese Erfahrung trieb sie an, das Evangelium zu verkünden, selbst angesichts von Verfolgung und Tod. Die Auferstehung war nicht nur ein Ereignis, sie war der Beginn einer geistlichen Revolution, die bis heute andauert. Dass Jesus auferstanden ist, ist auch die Garantie für unsere eigene Auferstehung. In Johannes 11,25 sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Dieses Versprechen gibt uns Hoffnung über das Grab hinaus und versichert uns, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern ein Übergang zum ewigen Leben mit Gott. Es ist diese Hoffnung, die trauernde Herzen tröstet und diejenigen stärkt, die mit Krankheit und Schwierigkeiten kämpfen. Außerdem bestätigt die Auferstehung die Wahrheit der Heiligen Schrift. Alles, was über den Messias prophezeit wurde, erfüllte sich in Jesus, von seiner Geburt bis zu seinem Tod und seiner Auferstehung. Das gibt uns die Gewissheit, dass alle Verheißungen Gottes treu und wahrhaftig sind. Wie es in Lukas 24,40 geschrieben steht, sagte Jesus, es musste alles erfüllt werden, was über mich im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen geschrieben steht. Sie ruft uns auch zu einem Leben in Heiligkeit und Dienst. Wenn Christus in uns lebt, dann sollen wir auch würdig dieses Rufes leben. Römer 6,4 erinnert uns daran. Wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. Unser Leben soll die Realität der Auferstehung widerspiegeln, indem wir Liebe, Mitgefühl und Gerechtigkeit in all unserem Handeln zeigen. Die Auferstehung Jesu ist das größte Zeugnis von Gottes Macht. Sie zeigt uns, dass es für ihn keine hoffnungslose Situation gibt. Wenn Gott Jesus von den Toten auferwecken konnte, dann kann er auch Ehen heilen, Krankheiten besiegen, Süchtige befreien und jedes Leben verwandeln. Epheser 1,19-20 spricht von der überwältigenden Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, gemäß der Wirksamkeit seiner mächtigen Stärke, die er in Christus wirksam werden ließ, als er ihn von den Toten auferweckte. Möge diese Wahrheit dein Herz mit Glauben und Hoffnung erfüllen. Christus lebt, und deshalb können wir dem Morgen mit Zuversicht entgegensehen. Die Auferstehung ist der Beweis, dass Gottes Liebe stärker ist als der Tod und dass wir in Christus ein reiches und ewiges Leben haben. In einer Welt voller Unsicherheit und Schmerz erhebt sich die Auferstehung Jesu Christi wie ein Leuchtturm, der Hoffnung, der niemals erlischt. Während viele versuchen, die innere Leere mit Erfolgen, Reichtum oder flüchtigen Vergnügungen zu füllen, ist wahrer Friede nur im auferstandenen Christus zu finden. Er hat das Grab überwunden und damit auch Angst, Schuld und Verdammnis besiegt. Sein Grab ist leer, doch unsere Herzen können erfüllt sein von seiner Gegenwart. Die Leere des Grabes hat den Weg freigemacht für die Fülle des Lebens. Als der Engel den Frauen am Grab verkündete, er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden, Lukas 24, Vers 6, da öffnete sich der Himmel über der Erde. Diese Nachricht galt nicht nur ihnen, sondern allen, die eines Tages mit schweren Herzen und tränenvollen Augen durchs Leben gehen würden. Die Auferstehung ist ein Brief, geschrieben von Gott selbst, in dem steht: Ich bin bei dir, ich habe für dich gesiegt. Sie erinnert uns daran, dass, egal wie dunkel die Nacht ist, die Sonne der Gerechtigkeit immer aufgeht. Die Wirkung. Der Auferstehung geht weit über ein historisches Ereignis hinaus. Sie berührt die tiefsten Bereiche unserer Seele. Es gibt Menschen, die heute leben, als wären sie innerlich begraben, verschüttet unter Traumata, von Verlassenheit begraben, unter Schichten von Schmerz vergraben. Doch dieselbe Kraft, die den Stein vom Grab wegrollte, kann auch die Steine aus unseren Herzen entfernen. Es gibt keine Träne, die er nicht sieht, keine Wunde, die er nicht heilen kann, keine verlorene Seele, die er nicht retten möchte. Die Gewissheit, dass Jesus lebt, verändert unsere Sicht auf das Leben. Wir gehen mit einem neuen Sinn durchs Leben, selbst mitten im Kampf. Wir wissen, dass wir in der Wüste nicht allein sind, denn der, der den Tod besiegt hat, geht mit uns. Die Auferstehung ist Gottes Antwort auf unsere größte Angst, die ewige Trennung. Und diese Antwort hallt voller Gnade wider und sagt: Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Ein Herz, das sich dem auferstandenen Christus hingibt, erfährt eine Liebe, die keine Perfektion verlangt, nur Hingabe. Er sucht keine religiösen Gesten, sondern zerbrochene Herzen. Ihn beeindrucken keine äußeren Erscheinungen, aber er kommt denen nahe, die ihn aufrichtig anrufen. Die Auferstehung zeigt uns, dass der größte Sieg durch das größte Opfer errungen wurde. Das Kreuz war der Altar und die Auferstehung war die Krönung. In Momenten der Angst, wenn wir keinen Ausweg sehen, lädt uns die Erinnerung an die Auferstehung ein, den Blick zu heben. So wie Maria Magdalena weinend am Grab stand, weinen heute viele vor scheinbar toten Situationen. Doch an diesem Ort der Tränen hörte sie seine Stimme: Maria. Derselbe Jesus, der sie beim Namen rief, kennt auch deinen. Er sieht deinen Schmerz nicht nur, er trägt ihn mit dir. Wenn wir die Auferstehung verstehen, fürchten wir den morgigen Tag nicht mehr. Wir können Diagnosen, Verluste und Niederlagen mit einer Kraft begegnen, die nicht unsere ist, sondern seine. Der lebendige Christus gibt uns den Mut, aufzustehen, selbst wenn alles zusammengebrochen scheint. Er befähigt uns, neu anzufangen, wieder aufzubauen, zu vergeben und neu zu lieben. Die Auferstehung ist der Neuanfang, den die Welt braucht. Und er beginnt in jedem Herzen, das glaubt. Der Glaube an die Auferstehung weckt in uns eine Freude, die nicht von Umständen abhängt. Es ist wie ein Lied, das inmitten des Schmerzes aufsteigt, ein Frieden, der alles Verstehen übersteigt. Es bedeutet zu wissen, dass selbst wenn alles Nein sagt, der Himmel bereits ein Ja über uns ausgesprochen hat, wie es in Römer 8,11 steht. Wenn aber der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, so wird er auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Nichts bleibt, wie es war, wenn uns die Wahrheit der Auferstehung erreicht. Die Jünger verließen ihre Angst und traten in ihre Berufung. Und wir? Was machen wir mit dieser Wahrheit? Bleiben wir gelähmt von Zweifeln oder gehen wir voran im Glauben? Die Auferstehung ist eine Einladung zur Verwandlung. Nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Es ist das göttliche Leben, das das Menschliche mit Erlösung berührt. Und was sollen wir über die Liebe sagen, die in der Auferstehung offenbart wird? Eine Liebe, die über Fehler hinausgeht, die uns liebt, selbst wenn wir uns abwenden. Jesus kam nicht zurück, um Recht zu behalten. Er kam zurück, um uns wiederzufinden, um uns in die Arme zu schließen, wie er es mit Petrus tat, um uns zu erneuern, wie er es mit Thomas tat. Die Auferstehung ist das Wiedersehen mit der Gnade, die Bestätigung, dass es noch Zeit gibt, noch Raum, noch einen Sinn. An jedem Morgen, wenn wir die Augen öffnen, dürfen wir uns erinnern. Er lebt. Und weil er lebt, kann ich dem Heute begegnen. Weil er lebt, ist meine Vergangenheit erlöst und meine Zukunft gesichert. Das ist die Wahrheit, die verwandelt, die heilt, die rettet. Das ist die Wahrheit, die Hoffnung schenkt, selbst in den tiefsten Tälern. Es ist nicht nur eine alte Geschichte. Es ist eine lebendige, gegenwärtige, pulsierende, ewige Realität. Als er auferstand, tat er das nicht nur, um seine Macht zu zeigen. Er tat es, um uns Zugang zu sich selbst zu geben. Die Auferstehung hat den Weg zu einer Gemeinschaft geöffnet, die nie mehr unterbrochen wird. Heute, jetzt, können wir mit ihm reden, seine Gegenwart spüren, seine Stimme hören. Der Vorhang ist zerrissen und Gottes Herz steht offen für jeden, der glaubt. Wenn dein Herz müde ist, wenn deine Seele nach Erleichterung schreit, dann erinnere dich. Derselbe Jesus, der den Tod besiegt hat, hat auch für dich gesiegt. Und er lebt. Möge diese Wahrheit dein Leben tief berühren und deinen Glauben erneuern. Eine übernatürliche Kraft fließt aus der Auferstehung Christi und sie ist nicht auf einen Moment in der Vergangenheit begrenzt. Diese Kraft wirkt heute, berührt gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlicher Macht. Als Jesus das Grab verließ, ließ er auch das Gefängnis aus Angst, Scham und Hoffnungslosigkeit hinter sich. Jeder Schritt aus der Gruft war wie ein Siegesruf für alle, die sich irgendwann vom Leben besiegt fühlen. Und eben dieser Christus reicht heute seine Hand denen, die keine Kraft mehr zum Weitergehen haben. Die Botschaft der Auferstehung erreicht uns gerade dann, wenn alles verloren scheint. Sie stellt uns vor die Wahrheit, dass Gott in den stillsten Nächten, in den dunkelsten Gassen und in den tiefsten Schmerzen wirkt. Wenn das Kreuz das Symbol des Leids war, ist das leere Grab das Siegel der Wiederherstellung. Die Auferstehung heilt nicht nur das verletzte Herz. Sie schreibt auch Geschichten neu, die von Schmerz geprägt waren. Wo vorher ein Punkt stand, sind nun Auslassungspunkte, geschrieben von der Gnade. Viele leben, als befänden sie sich noch im Trauersamstag und vergessen, dass der Sonntag bereits angebrochen ist. Sie haben nicht erkannt, dass der Stein schon weggerollt ist. Sie tragen Schuld, die längst vergeben wurde, und durchleben Schmerzen, die bereits erlöst sind. Der auferstandene Christus lädt uns ein, den Blick zu heben, die Vergangenheit hinter uns zu lassen und in der Freiheit der Kinder Gottes zu gehen. In 2. Korinther 5,17 steht geschrieben: Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Die Auferstehung ist auch die Geburt einer neuen Identität. Wir werden nicht mehr durch unsere Fehler definiert, sondern durch das Blut, das vergossen wurde, und durch den Sieg, der errungen wurde. Christus verließ nicht das Grab, damit wir weiterhin wie Gefangene leben. Er stand auf, damit wir in Freiheit gehen können. Dieselbe Kraft, die ihn auferweckt hat, wohnt in uns und befähigt uns, ein Leben zu führen, das den Himmel widerspiegelt, selbst mitten im Schmerz dieser Welt. Es ertönt ein Ruf, der seit jenem glorreichen Tag widerhallt, nicht nur mit der Erinnerung an einen gestorbenen Christus zu leben, sondern mit der Realität eines lebendigen Christus. Und dieses Leben bedeutet nicht nur durchzuhalten, sondern inmitten der Stürme aufzublühen. Es bedeutet nicht, aus eigener Kraft zu überleben, sondern getragen zu werden von dem, der die Welt überwunden hat. Johannes 16,033 erinnert uns: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wenn diese Wahrheit unser Herz erfüllt, verändert sich unsere Sicht auf das Leben. Wir erkennen, dass der Schmerz nicht das letzte Wort hat. Dass die Träne vielleicht eine Nacht lang bleibt, aber am Morgen kommt die Freude. Dass die Zeit des Wartens keine verlorene Zeit ist, sondern Vorbereitung für das Wunder. Die Auferstehung verwandelt das Tal in einen Garten, die Wüste in einen Weg, die Klage in einen Tanz. In jedem Herzen, das sich für Christus öffnet, beginnt das Leben neu. Ängste verlieren ihre Macht, Lasten werden leichter und Wunden beginnen zu heilen. Weil er lebt, können wir wieder lieben, wieder träumen, wieder vertrauen. Der Geist, der Jesus auferweckt hat, ist derselbe, der tröstet, lehrt und die leitet, die sich ihm hingeben. Es ist eine lebendige, ständige Gegenwart, die uns niemals verlässt. Die Schönheit der Auferstehung liegt auch darin, dass sie keinen perfekten Glauben verlangt, sondern ein williges Herz. Thomas musste berühren, um zu glauben, Petrus musste weinen, um wiederhergestellt zu werden, Maria musste ihren Namen hören, um den Meister zu erkennen. Jesus offenbarte sich jedem auf persönliche und liebevolle Weise. Und das tut er bis heute. Er kennt unsere Grenzen und entscheidet sich trotzdem, mit uns zu gehen. Es gibt kein Leben, das so zerbrochen ist, dass er es nicht wiederherstellen könnte. Keine Geschichte ist so gezeichnet vom Scheitern, dass er sie nicht erlösen könnte. Die Auferstehung ist der Beweis, dass der Himmel die Erde nicht aufgibt, dass Gott dich nicht aufgibt. Er ist darauf spezialisiert, Seiten umzublättern, Türen zu öffnen und Leben dorthin zu hauchen, wo nur noch Trümmer sind. Er ist ein Experte für Neuanfänge. Als Christus auferstand, hat er gesiegt, um uns zu mehr als Überwindern zu machen. Nicht wegen unserer Verdienste, sondern durch seine Gnade. Und diese Gnade rettet uns nicht nur, sie verändert uns. Sie drängt uns, anders zu leben, tiefer zu lieben und mit größerer Hingabe zu dienen. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir von einer Liebe erreicht wurden, die uns bewegt und uns zu sich ruft. Und wenn du heute diese Botschaft hörst, dann ist das kein Zufall. Gott spricht noch, er handelt noch, er erweckt noch Träume und ruft Berufungen wach. Vielleicht denkst du, du bist zu weit weg, zu schwach, zu zerbrochen. Doch derselbe Christus, der den Tod durchschritt, um dich zu erreichen, ruft auch heute noch deinen Namen. Er lebt. Und wo er lebt, bleibt nichts tot. Wenn wir auf die Auferstehung Jesu blicken, erinnern wir uns nicht nur an ein vergangenes Wunder, sondern wir werden eingeladen, eine ewige Realität zu erfahren. Christus verließ das Grab nicht nur, um Macht zu zeigen, sondern um uns in eine neue Geschichte hineinzunehmen. Sein Leben endete nicht am Kreuz. Es setzt sich fort in jedem Herzen, das glaubt, in jeder Träne, die getrocknet wird, in jedem Leben, das durch die Wahrheit des Evangeliums verwandelt wird. Das leere Grab ist ein Aufruf zu einem lebendigen Glauben. Einem Glauben, der atmet, der bewegt, der aufbaut, selbst inmitten der Trümmer des Schmerzes. Die Auferstehung ist wie ein Hauch über die verdorrten Knochen der Seele. Viele gehen durchs Leben, als hätten sie den Atem verloren. Als hätten sie aufgehört, auf etwas Neues zu hoffen. Doch Gott ist nicht der Gott des Endes. Er ist der Gott der Anfänge. Und der dritte Tag ist der größte Beweis dafür. Als alles vorbeischien, schrieb Gott das glorreichste Kapitel der Geschichte. Und er schreibt auch heute noch solche Kapitel. Er erhebt noch immer Leben aus dem Staub, stellt noch immer die Würde der Gebrochenen wieder her und gibt Sinn, wo zuvor nur Schweigen war. Etwas Mächtiges geschieht, wenn die Wahrheit der Auferstehung tief ins Herz dringt. Wir hören auf, nach der Logik der Welt zu leben und beginnen, durch den Glauben zu leben. Ein Glaube, der den Schmerz nicht leugnet, sondern ihn mit Hoffnung durchquert. Ein Glaube, der das Tal erkennt, sich dort aber nicht niederlässt. Ein Glaube, der sich weigert, die Niederlage als Bestimmung zu akzeptieren. Denn wer dem auferstandenen Christus folgt, folgt einem, der selbst das Unmögliche besiegt hat. Erinnere dich an die Worte an die Jünger. Fürchtet euch nicht. Ich bin es. Diese Worte hallen bis heute für alle wider, die mitten im Sturm stehen, deren Boot schwankt und deren Herz schwer ist. Er kommt uns immer noch entgegen. Nicht mit leeren Versprechen, sondern mit lebendiger Gegenwart. Die Auferstehung versichert uns, dass er da ist, selbst wenn wir keinen Ausweg sehen. Und wo er ist, da ist Richtung, da ist Trost, da ist Erneuerung. Die Welt versucht, die Leere mit vielen Stimmen zu füllen, aber nur eine Stimme bringt Leben, die Stimme des Auferstandenen. Wenn er ruft, erwacht etwas in uns. Es ist, als würde das Herz wieder mit Sinn schlagen. Die Auferstehung bietet uns nicht nur eine zukünftige Hoffnung, sondern ein neues Leben im Hier und Jetzt. Eine Verwandlung, die im Innern beginnt und sich in jeder Geste, in jedem Wort, in jeder vom Liebe geleiteten Entscheidung zeigt. Christus ist nicht auferstanden, um uns in Bequemlichkeit zu halten, sondern um uns zu unserem ewigen Auftrag zu führen. Er ruft uns, Salz und Licht zu sein, mit Hingabe zu leben, großzügig zu lieben und tief zu vergeben. Die Auferstehung stößt uns aus der Komfortzone hinaus und wirft uns in die Arme einer Berufung, die das Leben wert ist. Wir sind keine Zuschauer mehr. Wir sind Teilhaber der göttlichen Geschichte. Wenn wir begreifen, dass Jesus lebt, verändert sich alles. Die Art, wie wir Menschen behandeln, verändert sich. Der Umgang mit Leid verändert sich. Unser Blick in die Zukunft wird von Zuversicht erfüllt. Selbst in schweren Zeiten tragen wir in uns eine Flamme, die nicht erlischt, eine Überzeugung, die uns trägt. Er lebt. Und weil er lebt, ist unsere Hoffnung nicht vergeblich. Diese Hoffnung ist keine abstrakte Idee, sie ist eine reale Person. Der lebendige Christus geht mit uns, tritt für uns ein und bereitet einen Ort vor, an dem es keinen Schmerz, keine Tränen und keine Trauer mehr geben wird. Doch bis dieser Tag kommt, leben wir hier als Botschafter des Reiches. Wir sind Zeugen des Lebens, das den Tod besiegt hat, des Lichts, das die Dunkelheit überwunden hat, der Wahrheit, die befreit und verwandelt. Es gibt keine Macht auf Erden oder in der Hölle, die aufheben könnte, was die Auferstehung verkündet hat. Es ist vollbracht. Die Schuld wurde bezahlt, das Urteil wurde aufgehoben. Die Hölle hat ihre Macht verloren. Der Tod hat sein Brüllen verloren. Der Himmel hat sich, geöffnet für jeden, der glaubt. Deshalb können wir mutig, freudig und mitfühlend leben. Das Ende des Grabes war der Anfang von allem. Wenn dein Herz fühlt, dass es am Ende ist, dann blicke zum leeren Grab. Dort flüstert die Gnade, es ist nicht vorbei. Solange du Atem hast, gibt es einen Sinn. Solange du Glauben hast, gibt es einen Weg. Christus ist nicht nur auferstanden. Er lässt auch heute noch all das in dir auferstehen, was verloren schien. Alles, was tot wirkte, kann wieder aufblühen, denn seine Gegenwart verwandelt Wüste in Quelle. Als Jesus sich den Jüngern nach der Auferstehung zeigte, kam er nicht mit Vorwürfen, sondern mit Frieden. Er sagte, Friede sei mit euch. Dieser Friede ist es, der uns so oft fehlt, doch er ist verfügbar. Er ist real, er ist die Frucht einer Liebe, die alles menschliche Verstehen übersteigt. Und er wird jetzt angeboten, allen, die ihr Herz öffnen und sagen, Herr, bleib bei mir. Es liegt eine unbestreitbare Schönheit darin, wie Gott sich entschied, seine Herrlichkeit in der Auferstehung Christi zu offenbaren. Er tat es nicht mit Donnern oder Blitzen, sondern in der Stille der Morgendämmerung, als die Welt noch schlief und die Hoffnung zu ruhen schien. Gerade dort, in dem Moment, als alles verloren schien, siegte das Leben. Das lehrt uns, dass viele der tiefsten Siege nicht unter Applaus geschehen, sondern in der Stille eines ergebenen Herzens. Derselbe Gott, der den Stein vom Grab wegrollte, kann auch das bewegen, was deinen Weg blockiert. Die Auferstehung ist Gottes Antwort auf die größte Frage der Menschheit: Gibt es Hoffnung für mich? Und der Himmel antwortet, ja, es gibt sie. Als der Vater den Sohn von den Toten auferweckte, bewies er nicht nur seine Souveränität, sondern besiegelte für immer die Verheißung, dass keines seiner Kinder außerhalb der Reichweite der Gnade ist. Es spielt keine Rolle, wie tief jemand gefallen ist. Die Hand, die Jesus aus dem Tod erhob, ist immer noch ausgestreckt. Und diese Hand lässt nicht los. Der auferstandene Jesus kehrte nicht in die Welt zurück, um auf menschlichen Thronen zu herrschen, sondern um in den Herzen zu regieren. Seine Herrschaft ist mit natürlichen Augen nicht zu sehen, aber für alle, die von ihm berührt wurden, unbestreitbar. Er übt keine Macht aus, sondern gewinnt durch Liebe. Der König, der den Tod besiegt hat, verlangt keine Diener. Er nennt uns Freunde. Er geht mit uns, leidet mit uns, freut sich mit uns. Er ist Immanuel, Gott mit uns, gestern, heute und in Ewigkeit. Die Erfahrung der Auferstehung ist auch eine Einladung zur Umkehr. Petrus, der ihn verleugnet hatte, wurde nicht mit Tadel, sondern mit Liebe wiederhergestellt. Jesus hat ihm nicht nur vergeben, er hat ihm die Aufgabe anvertraut, sich um seine Herde zu kümmern. Das zeigt uns: Bei Gott ist das Scheitern niemals. Das Ende. Die Auferstehung verkündet: Du hast vielleicht versagt, aber du bist nicht aufgegeben. Der Herr ruft noch immer, stellt wieder her und sendet aus. Und dieser Ruf ist persönlich. Er geht nicht in der Menge verloren. So wie er Maria beim Namen rief, kennt er auch deinen. Er kennt deine Schmerzen, deine Kämpfe, deine tiefsten Ängste. Und dennoch entscheidet er sich, dich zu lieben. Die Auferstehung ist das Zeichen dieser unveränderlichen Liebe. Sie ist der Beweis, dass Gott nicht aufgrund von Leistung liebt, sondern aus seinem eigenen Wesen heraus. Er liebt, weil er die Liebe selbst ist, und diese Liebe hat den Tod besiegt. Die Gegenwart des lebendigen Christus befreit uns von der Vergangenheit. Viele gehen durchs Leben, als würden sie unsichtbare Ketten hinter sich herziehen, belastet. Von alten Fehlern, vorschnellen Entscheidungen, verletzenden Worten. Doch der, der das Grab überwunden hat, hat auch die Anklage überwunden. In Römer 8, 1 lesen wir: So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Die Auferstehung ist die Erklärung der Freiheit für jedes Herz, das sich ihm hingibt. Diese neue Geburt, dieses erneuerte Leben entfernt uns nicht von der Realität. Sie stärkt uns, ihr zu begegnen. Der Schmerz verschwindet nicht, aber er wird nicht mehr zum letzten Wort. Das Leben bringt weiterhin Herausforderungen. Doch jede Herausforderung wird zur Gelegenheit, Gottes Macht zu erleben. Die Auferstehung beseitigt nicht die Kämpfe, aber sie garantiert, dass wir nie wieder allein kämpfen. Der Sieger ist an unserer Seite, und weil er lebt, hat der Tod seine Macht verloren. Für den Gläubigen ist das Sterben nur der Übergang in die ewige Heimat. Die Auferstehung Christi hat dem Tod den Schrecken genommen und im Herzen der Gläubigen die Gewissheit verankert, dass der Himmel real ist. Paulus schrieb mit voller Überzeugung in Philipper 1, 21: Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ist Gewinn. Diese Gewissheit ist Balsam in Zeiten der Trauer und ein Fundament in Tagen der Unsicherheit. Aber wir müssen nicht auf den Himmel warten, um mit Sinn zu leben. Das auferstandene Leben beginnt hier und jetzt. Wir sind berufen, als Zeugen dessen zu leben, was wir gesehen und gehört haben, mutig zu verkünden, dass er lebt. Unsere Worte, unsere Taten, unser Verhalten sollen diese Wahrheit widerspiegeln. Jeden Tag haben wir die Chance, der Welt zu zeigen, was die Auferstehung in uns bewirkt hat. Sie hat uns das Leuchten in den Augen zurückgegeben, den festen Schritt und die Gewissheit im Herzen. Es gibt eine Welt da draußen, die dürstet nach dieser Hoffnung. Menschen irren umher auf der Suche nach Sinn, oft ohne zu wissen, dass die Antwort in einem leeren Grab liegt. Es ist unser Vorrecht, ihnen den Weg zu zeigen, nicht mit Verurteilung, sondern mit Mitgefühl, nicht mit Stolz, sondern mit Demut. Die Auferstehung macht uns nicht überlegen, sondern verantwortlich, das Licht dorthin zu tragen, wo noch Finsternis herrscht. Und dieses Licht ist nicht schwach. Es ist stark, kraftvoll, verwandelnd. Es ist das Licht des lebendigen Christus, das die dunkelsten Winkel der Seele erleuchtet. Es vertreibt die Angst, heilt die Scham, wärmt das erkaltete Herz. Wo dieses Licht hinkommt, bleibt nichts, wie es war. Wo Christus einzieht, bricht das Leben auf. In Farbe, in Sinn, in einer Freude, die sich nicht zurückhalten lässt. Er lebt. Und deshalb ist das Morgen voller Möglichkeiten. Wenn heute noch Tränen fließen, dann wisse, derselbe, der Maria im Garten die Tränen abwischte, ist auch dir nahe. Und er sagt noch immer: Weine nicht. Denn die Traurigkeit mag kurz verweilen, aber der Sieg ist bereits beschlossen. Und er wird nicht aufgehoben. Die Auferstehung ist unwiderruflich. Sie ist das Zeichen der neuen Schöpfung, das Versprechen eines Gottes, der alles neu macht. Als Jesus auferstand, hat er nicht nur seinen Sieg über den Tod besiegelt, sondern auch eine neue Zeit eingeläutet, die Zeit der Gnade. Durch ihn öffnete sich der Himmel und Gott machte deutlich, dass es keine Trennung mehr gibt zwischen Schöpfer und Geschöpf. Der Vorhang im Tempel zerriss von oben bis unten, ein Zeichen, dass nun alle Zugang zum Vater haben. Das ist das größte Wunder der Auferstehung. Der heilige Gott wurde für das reuige Herz zugänglich, für den Leidenden, der ruft, für den Demütigen, der sich im Gebet beugt. Von diesem Moment an wurde der Glaube keine Theorie mehr, sondern eine lebendige Erfahrung. Wir folgen keinem Menschen, der einmal durch die Geschichte ging und gute Lehren hinterließ. Wir folgen dem Sohn des lebendigen Gottes, der bei jedem Schritt unserer Reise gegenwärtig ist. Er ist keine Erinnerung aus der Vergangenheit, sondern eine ständige Gegenwart. In jedem geflüsterten Gebet, in jeder Träne, die ins Kissen fällt, ist er da, hörend, tröstend, stärkend. Die Auferstehung Christi ruft uns auch dazu auf, mit Sinn zu leben. Wenn wir begreifen, was er für uns getan hat, können wir nicht mehr gleichgültig oder abgelenkt leben. Wir werden gedrängt, zu lieben, wie er geliebt hat, zu dienen, wie er gedient hat, zu vergeben, wie uns vergeben wurde. Nicht aus Pflicht, sondern weil wir von einer Liebe erfasst wurden, die so tief ist, dass wir das Rufen der Welt um uns herum nicht mehr ignorieren können. Der auferstandene Christus geht an der Seite der Leidenden. Er ist bei dem Kranken, der auf eine Diagnose wartet, bei der Mutter, die für ihr verlorenes Kind betet, bei dem Arbeiter, der schwere Tage durchlebt, und bei dem Jugendlichen, der nach Sinn sucht. Seine Gegenwart ist nicht auf Tempel beschränkt. Sie durchdringt den Alltag. Er ist in den Tälern, an den Weggabelungen, in den Nächten voller Schmerz, in den Morgen voller Hoffnung. Er ist der Gott, der uns niemals verlässt. Jesaja 53,5 erinnert uns daran. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, zerschlagen wegen unserer Sünden. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden haben, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Auferstehung ist das Siegel dieser vollständigen Heilung, Heilung der Seele, des Geistes und sogar des Körpers. Das Kreuz war das Heilmittel, aber die Auferstehung war die Bestätigung, dass die Behandlung angenommen wurde. Ein neues Leben steht bereit. Man muss nur glauben und annehmen. Viele leben noch immer, als wären sie in Trümmern, ohne zu wissen, dass der Stein vor ihnen bereits weggerollt ist. Sie müssen die Last der Schuld nicht mehr tragen, sich nicht mehr vor Gottes Gegenwart verstecken. Die Auferstehung öffnet die Türen zur Versöhnung. Sie verkündet, dass der Vater mit offenen Armen dasteht, bereit zu erneuern, wiederherzustellen und einen Neuanfang zu schenken. Wo die Sünde überhand nahm, ist die Gnade noch viel größer geworden. Und diese Gnade fließt weiter, Tag für Tag. Und genau diese Gnade trägt uns durch die Wüstenzeiten. Die Auferstehung verspricht uns kein schmerzfreies Leben, aber sie gibt uns die Gewissheit, dass wir nicht allein gehen. Derselbe, der den Tod besiegt hat, ist es, der unsere Hand hält, wenn alles zusammenzubrechen scheint. Und selbst wenn wir den Ausweg nicht sehen, wirkt er weiter. Denn sein Sieg ist unser Erbe und seine Gegenwart ist unsere Sicherheit. Kein Schmerz ist für immer, wenn wir mit dem Gott des Lebens verbunden sind. Die Auferstehung entfacht auch den Ruf neu. Viele, die einst davon träumten, Gott zu dienen, wurden verletzt, enttäuscht, vergessen. Die gute Nachricht ist, Jesus gibt die nicht auf, die er berufen hat. So wie bei Petrus fragt er auch heute noch, liebst du mich? Und wenn die ehrliche Antwort kommt, erneuert er den Auftrag, weide meine Schafe. Der lebendige Christus vergibt nicht nur, er stellt auch wieder her. Er schenkt neue Anfänge für Herzen, die die Hoffnung schon verloren hatten. Es liegt Kraft darin, mit dieser Gewissheit zu leben. Wir sind keine Sklaven der Vergangenheit mehr, keine Gefangenen der Angst. Wir sind frei. Frei, ohne Vorbehalte zu lieben, ohne Grenzen zu glauben, ohne zu ermüden zu gehen. Die Auferstehung hat sichtbare und unsichtbare Ketten gesprengt. Sie hat uns eine Identität geschenkt, die nicht auf unseren Leistungen basiert, sondern auf dem vollbrachten Werk von Golgatha. Wir sind Kinder des lebendigen Gottes. und das verändert alles. Auch wenn wir es nicht fühlen, auch wenn der Schmerz uns niederdrückt, bleibt die Wahrheit bestehen. Er lebt. Und weil er lebt, können wir mitten in den Tränen noch lächeln, mitten im Kampf noch singen, vertrauen, auch wenn wir nicht verstehen. Das ist der Glaube, den die Auferstehung in uns weckt. Ein Glaube, der sich nicht auf Umstände stützt, sondern auf das unveränderliche Versprechen, dass Gott mit uns ist und uns niemals verlässt. Er ist nicht auferstanden, um bewundert zu werden, sondern um nachgefolgt zu werden. Ihm nachzufolgen bedeutet, gegen den Strom zu schwimmen, die Wahrheit zu wählen, auch wenn sie etwas kostet, Liebe dahin zu bringen, wo Hass herrscht, Licht zu verbreiten, wo Dunkelheit regiert. Aber das Gute ist, wir tun das nicht allein. Derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in uns. Er stärkt, führt und ermutigt uns. Er ist es, der uns befähigt, übernatürlich im Alltäglichen zu leben. An jedem Morgen, wenn wir die Augen öffnen, dürfen wir sagen, heute gehe ich nicht allein. Denn der, der den Tod besiegt hat, ist mit mir. Und wenn er mit mir ist, was kann mich aufhalten? Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Schmerz, noch Verlust, noch Zeit, noch Versagen. Weil er gesiegt hat, werden auch wir siegen. Die Auferstehung Jesu Christi ist das pulsierende Herz des christlichen Glaubens, das Ereignis, das die Geschichte verändert hat und weiterhin Leben auf der ganzen Welt beeinflusst. Sie ist nicht nur ein Geschehen der Vergangenheit, sondern eine lebendige Realität, die die Gegenwart prägt und die Zukunft derer sichert, die glauben. Sie ist der unumstößliche Beweis dafür, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der verheißene Retter. Sie bestätigt, dass sein Tod am Kreuz ausgereicht hat, um den Preis für unsere Sünden zu bezahlen und dass er durch die Auferstehung den Tod besiegt hat, um uns das ewige Leben zu schenken. Wie es in 1. Korinther 15, 17 heißt, wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in euren Sünden. Darüber hinaus ist die Auferstehung Christi die Quelle unserer Hoffnung. Sie gibt uns die Gewissheit, dass auch wir, wie Jesus, auferstehen werden zu einem neuen Leben mit Gott. Diese Hoffnung trägt uns durch Prüfungen, gibt uns Mut, den Herausforderungen des Lebens zu begegnen und inspiriert uns zu einem Leben in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Das wahre Osterfest zeigt sich nicht in kommerziellen Symbolen, sondern in der Erinnerung an und der Verkündigung der Auferstehung Jesu. Es ist ein Aufruf zur Erneuerung des Glaubens, zur Hingabe an das Evangelium und zu einem Leben, das durch Gottes Kraft verwandelt ist. Darum wollen wir an Ostern den wahren Grund dieses Festes nicht vergessen, den Sieg Christi über den Tod und das Versprechen ewigen Lebens für alle, die glauben. Möge diese Wahrheit unsere Herzen verändern und uns zu einem Leben in Glauben, Hoffnung und Liebe führen. Gott segne dein Leben und dein Zuhause. Feiere heute, singe und freue dich. Denn Jesus ist auferstanden und dank ihm haben wir das Heil. Ich wünsche dir und deiner Familie ein gesegnetes Osterfest voller Frieden und Liebe.